Oh. Schön, ja. Hey, und die was? Hey, Grauzone 2016. Top. Hey. Der Wind einer Sommernacht treibt die Wolken unablässig zum Bonnyard, mondscheinhaft hin zum Waldesrand, wo das Schwarz mit dem Dunkel der Erde zerfließt. Und der Erz liegt sterbendes Holz, in dem ein Wurm aus der Rinde zu der Kiefer kriecht, ein verwundetes Tier flieht. Das Herz schlägt noch, doch die Wärme versiegt. Eine Lichtung, schleimige Pilze glänzen wie Regenschirme der Begräbnisgäste. Wurzeln schlagen sich wie Nägel in den Sarg, Insekten erdenklichster Art erwachen aus der Starre, verfolgen deinen Pfad, kommen aus fauligen Pilzen, aus ausspringenden Rinden, aus schlaumigen Pfützen, aus blanken Gerippen, dem fauligen Geruch auf der Spur. Denn der Wind verteilt und das Raubtier frisst am Hinterteil. Nur das Raubtier ist blind und seine Stimme heisern. Mittlerweile schwinden die Lebensgeister, knurren, im Ballen rollen sich ab an der Blinde. Wolf ist satt, zurück bleibt ein Kadaver, der Insekten satt macht. In einer Sommernacht, die die Wolken treibt, das Mondlicht malt Getreidefelder weiß, blass wie die Kreide auf dem Schieferstein, so kalt und gleich beziehungsweise so gewaltig wie Prinzipien des Zeit vom leblosen Fleisch. Ja, der eine ist satt, das andere Geist verspeist, Sarkophag widerspricht. Beavis ist ein Kreativist, Lottospiel im Ventilator, Kunst studiert, funktioniert auf Buntpapier und talentiert, Fachgeschäft in Tacheles. Jo und Androids, Memories, Androids, komm in den Fight Club, komm, wir erwarten dich. Bei deinem Vater denkt man, war das Beavis, eine ZVS aus Pseudopilzen, mit Leid am Fischteich, Identität festgestellt, in die Fliesen geklebt, anyway, any lay, Andre, hey, undertake, Love Parade, yeah, Song entsteht, longer trade, von Aussee Bay, das Leben ist kein Pony, aber ein Gasthof und der Gastgeber lebe hoch. Für den Atomkleber Gaffer und die Zombie-Aids, Chuck Beavis, Cromon, Canbry, come on and pray. My name is Andre, Anti-Kicks, Panzer-Tapes, Andre's Take, Santa Fe, Sakrileg, Stadt, Name, Wanderweg, Zimmermann und Liegewiese, Sägespäne, ziemlich viele Liebesbriefe. Siegertypen, Kiwi-Rasierende, Zwiebel-Tätowierende, Außen-Aschenbecher-Fressende, Tiffy-Miezen sind Klassenbeste in ziemlich vielen Beavis-Spielen. Katze vs. Goldfisch-Fight, Fatality. Kiesel liegen grob, fein, antik, Anti-Keks am Buffet mit 246 Gitarrenseite, Stiefelmesser, viel Gelässer, lässt mich kalt wie eine Erkältung. Fahre durch Öderrad und lese Graf Öderland, Prodigy, Hotte, Hü, ZVS, eine Hand einer bittenden Frau. Akte X Sounds. Und da die Grauzone immer betitelt werden muss, rechtsfreier Raum. Teesorte, Hefetorte, Tresore, Andresorte und Otte für Schnurrer, Nacktschnecke, Saftpresse, Fanskoch, Revolver auf die Brust und Kunst am Schluss. Wie nennt man es, mit dem iPhone zu reden? Sirisch. In meiner Musik ist es biwisch, ich erschaffe den Fels und du suchst nach der Ader, Pokémon to go. Doch sie suchen eine Fahrer, Chanel-Feuer, mit der MP7 Chanel-Feuer, die Kraft, der die Welt zusammenhält, Atom, Kleber, Gaffer und Zombie-Aids. Jack Beavis, come on and pray, my name is Andre, 7 Jahre Debate. Versandhaus, Soundcloud, Roundhouse und das Musterhaus, Küchenfachgeschäft. Ich schau auf dem Fenster, Richtung Rap, Richtung Horizont, in der Wind verendet, treibt Wolken wie Gespenster, Richtung der Lichtung, Richtung dem Horizont. Ich bin nicht blind wie Denzel Washington in Book of L.A. Hey, hey, hey, hey. Ja. Yeah. Das war's.